Deutschlandfunk Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist heute Günther Jansen. In dieser Sendung tauchen an die 20 verschiedenen Bands auf. Das heißt, es geht mal wieder nicht um eine einzelne, bestimmte Gruppe, die in 2 Stunden ausführlich vorgestellt wird, sondern um einen musikalischen Stil, unter den eine ganze Reihe von Bands präsentiert werden kann. Wir gehen dabei ein gutes Jahrzehnt zurück, bewegen uns hauptsächlich in England und wollen uns mal mit einer Phase beschäftigen, in der es um das Schuhe angucken ging. Auf die Schuhe runterschauen. So etwa die wörtliche Übersetzung unseres Themas heute bis 3 Uhr. Shoegazing, ein spezielles Genre britischer Rockmusik. Es geht also um Shoegazing heute im Soundcheck. So wurden in England Anfang der 90er Jahre Bands mit einer ähnlichen Stilistik benannt. Verzerrte Gitarren oder sonst wie ein gitarrendominierter Wall of Sound. Darunter oder dahinter richtige, oft auch richtig schöne Melodien. Oft ziemlich leise gesungen bzw. leise abgemischt. Aber wir werden das alles ja hören in 2 Sendestunden. Und es gab natürlich Unterschiede zwischen all diesen Shoegazer-Bands. Aber es ist auch viel Gemeinsames, zum Beispiel schon in den ersten Gruppen. Eben ganz am Anfang Catherine Wheel, wer kennt die heute noch? 1990 in Great Yarmouth begann ihre Geschichte. Ihr Sänger war Rob Dickinson, Cousin von Iron Maidens Bruce Dickinson. 1992 erschien ihr Album Ferment, daraus Indigo is Blue. Zu der Zeit, 92, gab es Lush schon einige Jahre. 1988 in London von Emma Anderson und Mickey Berenyi gegründet. Beide sangen, beide spielten Gitarren, beide schrieben die Stücke. Und Lush war auch eine der international bekannteren sogenannten Shoegazer-Bands. Hier mit Scarlet. Thank you. Das waren jetzt zwei bekannte Bands jener Jahre hintereinander. Zuerst Lush mit einer frühen Version ihres Stückes Scarlet und danach My Bloody Valentine. Eigentlich begründet ihr Album von 1988 Isn't Anything das später sogenannte Shoegazing-Genre. Ursprünglich aus Dublin, Irland, lebte die Band Mitte der 80er Jahre mal in Holland, auch mal in Berlin. Aber erst in London, 87, 88, entwickeln die Musiker um den Gitarristen Kevin Shields ihren ganz neuen, eigenen Sound. Zum einen beeinflusst von US-Bands wie etwa Sonic Youth, also mit ineinander verwobenen Gitarren, oft auch sehr laut, eben gar nicht so laut. Dazu aber auch Gesangsmelodien, wie früher schon zum Beispiel bei den Cocteau Twins, oft ganz leise und kaum zu hören durch alle Gitarrenwände oder Gitarrenschichten hindurch. Bis heute strahlen My Bloody Valentine aus, zum Beispiel gleich zu hören auf einem Album einer schwedischen Band mit Namen The Radio Department, deren Album Lesser Matters erschien im vergangenen Jahr, also 16 Jahre nach My Bloody Valentines stilbildender Isn't Anything LP von 1988. Ich habe das selbst damals schon als Musikradiomann so gehört, dass das Album wirklich etwas Neues brachte. Und das ist bis heute ja selten der Fall, dass man eine LP, eine CD hört und sofort merkt, das gab es vorher noch nicht. Das ist jetzt wirklich mal was ganz anderes. So ging es mir zum Beispiel mit dem My Bloody Valentine-Album seinerzeit. Und ich sagte es, bis heute bewegen sich immer neue Bands in dieser Tradition, wie die schwedischen Radio Department. I'm losing. Nach einem kleinen Abstecher in die Jetztzeit mit Radio Department aus Schweden sind wir wieder im England der frühen 90er Jahre gelandet. Eben mit den Buretleys. Das ist auch so eine Band, die eine Zeit lang im Shoegazing-Fahrwasser mitschwamm. Also historisch Shoegazing, die Zwischenphase nach Stone Roses in Spiral Carpets, Happy Mondays, sogenanntes Manchester anno 1990 und dann 93, 94, als es mit dem Etikett Britpop losging. Blur, Oasis, Suede, sogar Manic Street Preachers, alles war auf einmal Britpop. Obwohl musikalisch oft ganz verschieden. Aber so ist das ja immer mit den Bezeichnungen. Ich sagte schon vorhin, und wir können es ja auch hören, die sogenannten Shoegazer-Bands waren ja nicht deckungsgleich und spielten im Einzelnen ganz unterschiedlich. Wobei die Bezeichnung Shoegazing von der englischen Musikzeitschrift New Musical Express eingeführt wurde. Deren Schreibern fiel nämlich auf, dass die Musiker solcher Bands oft und gerne nach unten auf den Boden guckten, also nicht wild rumturnten auf der Bühne wie Rock'n'Roller oder Punks, sondern lieber ihre vielen Effektpedale im Blick hatten, besonders Gitarristen. Mit der Zeit wurde diese Shoegazing-Bezeichnung auch leicht abschätzig gebraucht, gleichbedeutend für statisch, langweilig, selbstgenügsam, ach, auch schon wieder so eine Oberschülerband und so weiter. Aber es war damals schon auffällig, wie sehr diese sogenannten Shoegazing-Bands die englische alternative Independent-Szene prägten. Buretleys eben mit The Finest Kiss, jetzt Slowdive und ihr Primal. Oh, Das war ein Slowdive aus ihrem Debütalbum 1991, Just for a Day. Und mit diesem Primal endete es. Es folgten einige weitere Alben, bis sich die Musiker in leicht veränderter Besetzung Mitte der 90er Jahre in Mojav 3 umbenannten. Ab jetzt ging es mehr um eine Art alternative Country-Musik oder, wie vor gar nicht langer Zeit, um Singer-Songwriting auf Neil Halsteads Solo-Album. Das war der Chef sowohl von Slowdive als auch von Mojav 3. Während Slowdive als geradezu archetypische Shoegazing-Band bekannt war und auch bis heute einen Namen hat als eben Shoegazing-archetypische Vertretung, da gibt es auch Bands, die ich bei der Vorbereitung zu dieser Sendung erst wieder neu entdeckt habe. So etwa unter dem Motto, ach ja, die gab es ja auch. Und auch die habe ich damals im Radio gespielt und dann irgendwann fast vergessen oder überhaupt vergessen, wie jetzt die nächsten, alle aus England. Alle wurden mit der Shoegazing-Welle hochgespült. Hier aber im Vergleich wird auch wieder mal ganz deutlich, dass jede Gruppe ihre ganz eigene Spielart hatte. Mal ging es mehr um einen Wall of Sound, dann um einen richtig kleinen Song. Dann wieder war es mehr traditionell rockig. Als erst jetzt Blind Mr. Jones, Stereo Musical, hieß ihr Debütalbum von 92, nachdem sie einen Plattenvertrag mit Slowdives Hilfe bekommen hatten. Den hatten sie nämlich mal eine Demokassette gegeben. Also Blind Mr. Jones hier mit Regular Disease. We'll be right back. Zwei Alben von 1992, 91, 92, ja auch noch 93. Das war die große Zeit der britischen Shoegazing-Szene. Das heißt, alles Mögliche wurde jetzt als Shoegazing bezeichnet, beworben, angepriesen. Nach Blind Mr. Jones eben Revolver. Ihr Album hieß Babies Angry, daraus das Anfangsstück Venice. Mehr ein Power-Rock-Trio als eine verträumt spielende Band, aber es war die Zeit. Plötzlich zählten auch Revolver zu den Shoegazing-Bands, hatten aber vielleicht genauso viel, wenn nicht mehr, zum Beispiel mit den amerikanischen Husker Du oder Dinosaur Junior der 80er Jahre gemeinsam. Und noch einmal 1992, The Telescopes hier mit Flying. Yeah. Bis 3 Uhr geht es im heutigen Soundcheck um Shoegazing. Das war eine kurze Zeit in der britischen Musikszene mit Bands, die heute vielleicht vergessen sind oder auch nicht. Gerade 1992 sah eine Shoegazing-Blüte mit einer Reihe von Alben. Eben die Pale Saints, jetzt noch bis zu den Nachrichten Right. Pale Saints kam aus Leeds, ihr Album hieß In Rims und daraus Throwing Back the Apple. Right kam aus Oxford. Überhaupt kamen die Shoegazing-Bands überwiegend aus dem Süden, London und andere Städte entlang der Themse. Auch Right veröffentlichten 1992 ein Album, Going Blank Again. Das Album war hoch in den Albumcharts. Und sogar eine Single schaffte es in die Hitparade, Leave Them All Behind, hier in der längeren Albumversion von und mit Right.